Schatz, leb wohl, mach mir nicht den Abschied so schwer. Die Zeit wird schnell vergehen, dann gibt's ein Wiedersehen. Mein Schatz, lebe wohl und weine nicht mehr. Mein Herz gehört nur dir, das glaube mir. Tag und Nacht denk ich nur an dich. Bist du auch fern von mir? Mein Herz bleibt doch bei dir. Mein Schatz, leb wohl, denk auch du ein bisschen an mich. Dann wird das Wiedersehen nochmal so schön.